Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 133 mit Les Claypool, das freie Orchester, Les Dames à Mode, Art Farmers and Benny Goldsons Jazz Tet, Bill Evans, Tony Rice und John Carlini, Lloyd Lambert, Gate Moss Brown, Lloyd Trotman, The JJ All-Stars, The Ethiopians, The Transvaal Rocking Jazz Stars with the Flying Jazz Queens, Joe Calicut und William Parkers Hart Trio. Thank you. Hard-Trio, bestehend aus dem Bassisten William Parker, der hier aber zur Abwechslung mal allerhand Flöten aus aller Herren Länder stattdessen spielte, dem Drummer Hermit Drake und Cooper Moore, der sein selbstgebautes Xylophon namens Ashimba spielt. Sowohl Parker als auch Hermit Drake spielten zum Anfang ihrer Karrieren, sie sind jetzt so um die 70, eins bei Don Cherry. Das Stück, das ich dieses Mal ausgewählt habe, heißt Serbia, wurde 2024 eingespielt. Um einiges an Tonstärken lauter ging es dann beim folgenden Stück des Bassisten der Band Primus zu. Les Claypool spielte 2002 Wamola ein, so der Name des von ihm konstruierten einseitigen bassähnlichen Instrumentes, das in diesem Lied auch die Hauptrolle spielte. Wir bleiben auch für die kommenden zwei Stücke bei Interpreten, die eher zwischen den Stielen zu finden sind, also nicht zwischen den Stühlen, sondern zwischen den Stielen, als dass sie genau einem einzigen Genre zugeordnet werden könnten. Aus Berlin warnt uns das Freie Orchester vor falschen Versprechen. Wir hören noch einmal den im Mai 2024 verstorbenen Lord Litter bzw. Jörg Dittmar als Sänger, der hier sich uns in Deutsch mitteilte, was außerhalb seiner Radiosendung eigentlich eher selten der Fall war. Mit dabei Carsten Spindler am Bass, Guy Gust am Schlagzeug, Dieter Zobel alias Didier Lebeau an der Gitarre und einen weiteren Radiomoderatoren, neben Lord Litter am Keyboard, Jürgen König von einer Band, die man dem nicht kommerziellen Kassetten-Underground der 80er und 90er Jahre zuordnen könnte. Wenn man unbedingt Einordnung vornehmen möchte, geht es zu einem Einzelinterpreten, der ebenfalls aus der Tape-Szene dieser Zeit entsprang. Ledaps Amod bzw. Thomas Pradel spielte 2019 Lichtemission ein. Falsche Versprechen. Zerbrechlich. Weil es sanft und zerbrechlich bleibt es für uns. September 2024 verstorbene Tenorsaxophonist Benny Golson ist zwar als solcher bekannt, unter anderem spielte er am Anfang seiner Karriere Rhythm and Blues in der Band des Sängers und Saxophonisten Bull Moose Jackson, das war so um 1950, danach bei Lionel Hampton, Dizzy Gillespie und Art Blakey, aber am prägendsten war er dann als Komponist von Whisper Not 1956, I Remember Clifford 1957, Blues March 1958 und Killer Joe von 1960. Stücke, die sich heute alle im Reelbook befinden. Und letzteres, nämlich Killer Joe, hören wir nun auch in einer Version des Jazz-Tet mit Benny Golson und dem Trompeter Art Farmer. Thank you. Die Miles Davis-Komposition Nardis gab es schon in unterschiedlichen Ausgaben von Framats musikalisches Fundbüro zu hören, unter anderem in Versionen des Cannonball Adderley Quintetts oder des deutschen Gitarren-Bass-Duos Georg Dubowski und Fritz Roppel. In jedem Fall gehörte es zum festen Repertoire des Pianisten Bill Evans. Ich werde gleich die 1961er Version vom Album Explorations präsentieren. Nach Bill Evans hören wir eine Version von Nardis, gespielt auf Western-Gitarren, Tony Rice und John Carlini mit ihrer 1995er Aufnahme. Thank you. Vom Jazz geht es zum Resonant Blues und in die 50er Jahre, zuerst nach New Orleans und der Band des Bassisten Lloyd Lambert, der auf den Großteil der Aufnahmen von Gita Slim mit eben dieser Band zu hören war. Auf King Cotton, einer Soloplatte von Lloyd Lambert, ist der Pianist Lawrence Cotton der eigentliche herausragende Instrumentalist. 1966 kehrte Cotton dem Musikbusiness dann den Rücken und arbeitete 30 Jahre beim Zoll, um erst nach seiner Pensionierung 1996 nochmal 10 Jahre in der Band des legendären Dave Bartholomew, der einst Little Richard und Fats Domino auf deren Specialty- und Imperial-Platten begleitete, zu spielen und zu touren. Für den zweiten Titel geht es dann nach Texas und den Gitarristen Gate Mouse Brown, Mary is Fine, gefolgt vom leicht karibisch angehauchten Trotten In des Studiobassisten für Atlantic Records Lloyd Trotman. Der hatte mit unterschiedlichsten Musikern zusammengearbeitet, Duke Ellington, Bud Powell, Ivory Joe Hunter, The Drifters, Quincy Jones oder Sam Cooke, um nur einige zu nennen. Nun das Dreierpack Lloyd Lambert, King Cotton 1955, Gate Mouse Brown, Mary is Fine, einige Jahre davor aufgenommen, und Lloyd Trotman, Trotten In. fine otherwise. She got great big eyes, she's fine otherwise. She got great big eyes, she's fine otherwise. Yes, she hung them on the line, and the sun refused to shine. Yes, the flag was red that Mary wore. Yes, the leg was red that Mary wore. Fine, fine otherwise. Yes, my baby, fine otherwise. Nach Lloyd Trotmans Totten Inn, das durch den Offbeat nach einem Vorläufer vom jamaikanischen Ska klang, geht es jetzt zuerst nach Jamaika und anschließend nach Südafrika. Zuerst die JJ Allstars alias Johnson Boys mit der Instrumentalnummer $1 of Soul, danach als Backup-Band für The Ethiopians und deren Gunmen. Zweimal das Jahr der Aufnahme 1969, danach aus Südafrika The Transvaal Rocking Jazz Stars with the Flying Jazz Queens mit Langa Moree, Tap Tap, vermutlich einige Jahre davor entstanden. Das war Framatz Musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 1930 nahm der aus Mississippi stammende Gitarrist Joe Calicutt in Memphis, Tennessee seinen Fancy Well Blues auf. Zwischen 1929 und 30 machte er insgesamt 5 Aufnahmen. Bei 2 davon war er Begleitgitarrist von Garfield Akers, ebenfalls Sänger und Gitarrist mit einer ähnlich überschaubaren Plattenkarriere. Im Gegensatz zu diesen nahm Joe Calicutt allerdings seine Karriere nochmals auf, und zwar in den 60er Jahren veröffentlichte sogar 1969 noch eine Solo-LP und war auf einigen Samplern vertreten. So, zum Abschluss aber Joe Calicutt mit Fare Thee Well Blues von 1930. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Told me early fall you never had no man at all. Well, you got more men than a 2-ton truck and haul. Told me to my face that a good man in my place. Bobby, baby, Bobby, well. Told me to my face that a good man in my place. Bobby, baby, Bobby, well. Told me the sun in the spring when birds began to sing. Bobby, baby, Bobby, well. Told me when I sprang when the birds began to sing. Well, it's the last chance getting to be round here with me. I told you early in June when the flowers began to bloom. Bobby, baby, Bobby, well. I told you early in June when the flowers began to bloom. You can't do no better, another good girl can take your room. When high you went out, let your curtain down. Bobby, baby, Bobby, well. When I show enough, let your curtain down. Well, you can't tell and maybe some joke around. When put on your nightgown, baby, let me go lie down. Bobby, baby, Bobby, well. Go and put on your nightgown, baby, let me go lie down. Well, it's the last chance she can eat the baby.